欢迎收听 Täglicher Apfel 每日一苹果，德文老师远离我。 让我们来看看今天的对话吧。 Guten Tag. Ich habe gestern meine Tasche in der U-Bahn verloren. Guten Tag. Können Sie die Tasche bitte genauer beschreiben? Es ist eine schwarze Ledertasche, die einen langen Riemen hat. Mal sehen. Wir haben gestern Abend eine Tasche erhalten, die auf Ihre Beschreibung passt. Oh, das wäre toll. Was ist der Inhalt der Tasche? Ein Regenschirm, ein Buch und ein Personalausweis. Ja, das ist meine. Der Finder hat sie wohl hier abgegeben. Ich brauche Ihren Ausweis, um Ihre Identität zu prüfen. Hier ist die Quittung für die Gebühr. Hoffentlich ist noch alles drin. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Gerne. Kommen Sie gut nach Hause. 这段对话发生在遗失物招领处。我第一句就说我昨天在捷运上弄丢了包包。 Ich habe gestern meine Tasche in der U-Bahn verloren. 这里的 verloren 是动词。 verlieren 的过去分词，另外要注意介系词 in 在表达位置时要接随格 dativ， 所以阴性的捷运 die U-Bahn 变成了 der U-Bahn。 接着 ，Hannah 请我详细描述一下包包。 Können Sie die Tasche bitte genauer beschreiben？ 描述这个动词就是 beschreiben。 Julian 描述包包时用了一个关键语法。就是关系子句。他说 ：“Es ist eine schwarze Ledertasche, die einen langen Riemen hat。” 这句话的意思是，这是一个黑色的皮包，它有一条长背带。后面的 ，die einen langen Riemen hat， 就是用来修饰前面的包包。 这里的 der 是关系代名词，因为包包 Tasche 是阴性，且在子句中当主词。所以用主格 Nominativ 我也用了一个关系子句说收到一个符合描述的包包 Eine Tasche erhalten, die auf ihre Beschreibung passt 接着我问包包的内容物 Der Inhalt 有什么 Hannah 提到有雨伞 Der Regenschirm 和身份证 Der Personalausweis Julian 确定是他的包包后说拾得者 Der Finder. 想必已经把他送到这里交出了。交出这个动词是 abgeben. 最后领回时需要收据，也就是 die Quittung. 我还说了 hoffentlich ist noch alles drin. 但愿里面东西都还在。 hoffentlich 表示但愿，在德文口语中非常实用。 希望大家都有掌握这些重点，我们下次见。